Dijan. Oh, è lunedì. Oh. Ah, okay. Schönen guten Abend. Mein Name ist Kaya. Ich bin der Dienstabend auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Patientengespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne, Herr Doktor. Bitte schön. Vielen Dank. Kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen jetzt ein paar allgemeine Fragen stellen. Dann können wir zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir. Wie Ja. heißen Sie denn? Mein Name ist Heiner Geißler. Geistler. Heiner mit A-Umlaut oder EI? EI, EI. Heiner, HEI. Geistler. Wie alt sind Sie, Herr Geiger? Oh, ich bin jetzt 65 Jahre alt geworden. Wann genau sind Sie geboren, können Sie mir sagen? Ja. 4. Februar 58. 58 Februar, 4. Sie haben gesagt, ja. 4. Okay. Februar, ja. Vielen Dank. Wie groß und wie schwer sind Sie, Herr Geiger? Ich Geiger, ist das Ihnen? bin ungefähr 1,85 Meter und ja, habe jetzt ein bisschen abgenommen, jetzt ungefähr 70 Kilogramm. Kilogramm. Wie viele Kilogramm haben Sie abgenommen in der letzten Zeit? Also, ich würde sagen, so im letzten halben Jahr waren es doch fast an die 9 bis 10 Kilo. Ich hatte 79, 80 gehabt, ja. Also, ich habe auch ein Haben Sie bisschen Diät diese gemacht, ja. unwillkürliche oder ungewollte Ja, ich abgenommen? habe auch meine Ernährung umgestellt. Also, ich wollte schon abnehmen, ja. Aber es ist ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Okay. Sie haben gesagt, innerhalb 6 Monaten 10 Kilo, oder? So ungefähr, ja. Okay, ich glaube es. Okay. Oh, was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun, Herr Geiger? Herr Doktor, das Problem ist, heute Morgen im Spiegel habe ich gemerkt, dass meine Augen gelb sind und dann hat meine Mitarbeiterin auch gesagt, ich wäre auf der Haut gelb und deswegen bin ich zu Ihnen gekommen, jetzt ins Krankenhaus, ja. Ich verstehe Sie. Haben Sie eine andere Gelbsucht. Beschwerde, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Oberbauchschmerzen? Oder ist das erste Mal diese gelbliche Farbverwandlung? Erste Mal, ich habe noch nie vorher eine Gelbsucht gehabt und habe auch keine Beschwerden jetzt sonst. Ich Okay. muss vielleicht sagen, dass ich, also vor 3, 4 Wochen hatte ich eine Thrombose im Bein. Das war nach einer Flugreise, da war ich verreist und auf dem Rückflug hatte ich dann Beschwerden im Bein und es war dick und schmerzhaft. Dann war ich beim Hausarzt und der hat da eine Thrombose festgestellt in dem Bein. Ich verstehe Sie. Haben Sie dagegen etwas blutverdünnende Ja, Spritzen ich spritze genommen? immer, habe mir Spritzen aufgeschrieben, die ich mir selbst setze. Jeden Tag mache ich eine Spritze, ja. Ja, okay. Jeden Tag blutverdünnende. Okay, seit heute Morgen. Ja, ich möchte über die gestern sprechen, gestern Abend zum Beispiel. Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt mit dem Essen oder etwas anderes Bauchschmerzen vollgefühlt? Etwas anderes Gefühl in Au Bauch oder so. Kann ich nicht sagen, Herr Doktor, nein, nein. Okay, ich verstehe Sie. Haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen oder Stuhlgang oder ungewöhnliche bemerkt, wie zum Beispiel dunklen Urin oder helle Stuhl? Das ist mir jetzt schon aufgefallen, nachdem ich das gemerkt habe. Also ich kann nicht sagen, dass der Urin dunkler ist als sonst und der Stuhl ist auch von der Farbe her anders. Haben Sie recht, ja. Okay, Aber das habe ich aber heute erst gemerkt, richtig, ja, nachdem ich die Gelbfärbung im Auge und den Haut gemerkt habe. wie sieht die Stuhl aus? Können Sie etwas genauer, etwas besser sagen? Ist das Blut in im Nein, Stuhl? Blut ist nicht dabei, nein. Ist Ähm, ein bisschen ist, heller? ist, ist hell und so teilweise auch ein bisschen gräulich gewesen. Also nicht die normale Stuhlfarbe, die ich kenne. Das ist nicht Okay. so bestätigt. Ich verstehe Sie. Das ist das erste Mal. Okay. Ich möchte jetzt ein paar Lebensgewohnheiten fragen. Brauchen Sie, Herr Geiger, Ja, ich rauche, ja. wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag? Also das sind sicherlich 20 Zigaretten, die ich pro Tag rauche. Ja. Das war sehr schön, zu viel. Ich empfehle Ihnen ein bisschen reduzieren, wenn Sie möchten. Ich empfehle Ihnen eine Beratungsstelle in unserem Klinikum und Ja, es wäre können wir besser, wenn Sie gern reduzieren. getrennt nochmal darüber sprechen, gerne, ja. Ja, dann vielen Dank. Wie viele Jahre lang haben Sie geraucht? Ja, ich habe zwischendurch auch mal aufgehört, pausiert, aber letztlich muss ich sagen, seit dem 18. Lebensjahr vielleicht, ja. Ja, mehr als 50 Jahre, ich würde sagen, ja. Ja, 40 Jahre, ja. Und trinken Sie Alkohol? Ist das wirklich die Frage? Weil es ist verbunden. Also, ein Glas Wein zum Essen abends ist dabei. Vielleicht am Wochenende mal auch ein paar Bier mit Kollegen, aber Aber nicht mehr, ich nicht verstehe. mehr, nein. Okay. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Nehmen Sie bitte nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Nein, ich nehme keinen Drogen mehr. Dankeschön. Okay, jetzt würde ich gerne eine kurze Zusammenfassung machen. Heute Morgen, Ihre Kollegen haben bemerkt, dass Sie eine gelbliche Farbveränderung in Ihren Augen bemerkt. Und vor drei und Das vier. habe ich gemerkt. Das habe ich selbst gemerkt und die Kollegen haben gemerkt, dass auch meine Haut, Oh, dass die Haut, Haut auch ja. gelb ist, ja. Okay, Haut. So, haben Sie Jucken als sonst, mehr als sonst Jucken als Kann sonst? ich jetzt noch nicht sagen. Nee, kann ich nicht Okay. sagen. Okay. Jetzt, Sie haben gesagt, Sie haben dunkler Urin und heller Stuhl. Als sonst, haben Sie Übelkeit, mussten Sie sich übergeben? Kann Übelkeit. ich nicht sagen, nein, habe ich jetzt keine Probleme gehabt bisher. Verstehe. Sehr emissiv. Okay. Schlafen Sie gut? Als sonst in der letzten Zeit haben Sie Schlafprobleme? Also ich habe schon immer Durchschlafstörungen, aber das ist jetzt seit vielen, vielen Jahren so. Also Okay. ist nichts Neues. Ich verstehe. Vielen Dank. Leiden Sie unter Nachtschweiß oder sind Ihnen aufgefallen? Okay, Glaube verstehe. ich, glaub ich nicht gemerkt, nein. Haben Sie Fieber gemessen oder etwas Schüttelfrost gehabt? Schüttelfrost habe ich nicht gehabt, Fieber habe ich nicht gemessen, aber ich habe jetzt auch mich nicht heiß angefühlt. Jetzt kann ich also verneinen. Ich verstehe Sie. Wie fühlen Sie sich allgemein in der letzten Zeit? Abgeschlagenheit, Müdigkeit? Haben Sie solche Beschwerden in der letzten Zeit? Etwas Schwierigkeiten beim täglichen Aufgaben zu erledigen? Also ich habe schon gemerkt, dass ich nicht mehr so fit bin wie früher. Also ich meine, das Alter ist auch nicht mehr so wie früher. Also ist natürlich jetzt fortgeschritten. Also eine gewisse körperlichen Abbau kann ich in den letzten Jahren schon feststellen, ja. Verstehe. Haben Sie eine andere Arthrose oder etwas anderes mit dem Jahr vielleicht andere Ich habe es nicht Erkrankungen? verstanden, akustisch. Was meinen Sie? Leiden Sie an Vorerkrankungen, ich meine Bluthochdruck, Arthrose? Ja, also Arthrose nicht, aber Bluthochdruck ist bekannt bei mir. Dann nehme ich auch Medikamente ein. Ja, Und welche Medikamente nehmen Sie und seit wann haben Sie diese auch Bluthochdruck? Bluthochdruck habe ich so ungefähr seit bestimmt 10, 15 Jahren ist das bekannt bei mir. Ja, ich verstehe Sie. Nehmen Sie dagegen welche Medikamente? Ja, da habe ich verschiedene Medikamente. Ich habe auch einige Herzmedikamente, weil ich auch mit dem Herzen mal Probleme hatte. Also ich habe halt so eine Art Könnten Sie die Herzinfarkt, Namen? Vorstufe von einem Herzinfarkt gehabt vor 5, 6 Jahren. Oh. Und da nehme ich auch ein paar Medikamente ein. Also gegen Blutdruck nehme ich Valsacor ein. Weiß ich vor, ja. Ja, und Amlodipin. Und dann habe ich halt noch, weil ich damals auch bei diesem Vorstufen von dem Herzinfarkt auch Stents bekommen habe, Ja, ich nehme glaube, ich Aspirin, ne? ASS ein, ASS, also 100 Milligramm, und habe noch Bisoprolol bekommen, also es ist ein Beta-Blocker. Okay. Ja, Sie haben drei Medikamente gegen diesen Bluthochdruck. Könnten Sie mir diese Dosierung nennen? Welche Dosierung haben die alle Medikamente und wie oft nehmen Sie das? Also Valsacor sind 16 Milligramm, nehme ich einmal pro Tag. Okay. Amlodipin nehme ich abends 5 Milligramm. Und das Bisoprolol, das sind 2,5 Milligramm morgens und abends eine Tablette. Und dann habe ich noch den Cholesterinsenker noch bekommen, das Atorvastatin 20, nehme ich abends ein. Und wenn wir schon bei den Medikamenten sind, ich spritze halt wegen der Thrombose jeden Tag Haben eine gesagt, jeden Heparinspritze, Tag ja. eine Blutung. Sie haben gleich über diese Herzkrankheit und Herzinfarkt gesprochen. Können Ja. Sie mir etwas genauer beschreiben? Vor 5 Jahren, Sie haben einen Herzinfarkt gehabt Ja, so eine und Vorstufe war das, haben die mir gesagt. Eine Vorstufe vom Vorstufe. Herzinfarkt. Okay. Außer dieser Bluthochdruck haben Sie ja, ich glaube, diese Blutfettwerte, Blutfettstörungen als Vorerkrankungen Sie haben gehabt. Nee, das haben die mir nach dem Herzinfarkt aufgeschrieben, Verstehe. Okay, das ist mein dass Schluss. das Cholesterin gesenkt wird und das für die Herzkranzgefäße günstig wäre. Okay, vielen Dank. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Entschuldigen Sie, sind Sie schon mal operiert worden, Herr Reiter? Oh, schon lange her, also da war ich jung, also Blinddarmoperation habe ich gehabt und hatte mal so eine Zyste gehabt, in der Haut. Ist auch schon lange her, ich weiß ja nicht, was es war. Es war vor 40 Jahren. Sie haben gesagt, ich bin akustisch nicht verstanden, Süßte. Zyste in der Haut war mal entfernt worden, ja. Also. Aber schon lange her, ich weiß auch gar nicht mehr, was damals das Problem war, ja. Okay, ich verstehe Sie. Sind bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Geiger? Keine bekannt, ich habe keine Okay. Allergie. Gegen Medikamente, gegen einen Stoff oder so? Keine. Nein, ist nichts bekannt, nein. Okay, vielen Dank. Ja, haben Sie, sind Ihre Eltern am Leben, noch am Leben? Nee, die sind beide verstorben, Ja, meine es Eltern, tut ja. mir leid. Woran gestorben Sie? Können Sie mir sagen? Also, meine Mutter ist an Brustkrebs verstorben Oh, das und mein Vater hatte auch Krebs, hatte Dickdarmkrebs, ist auch daran verstorben. ist ja. Ich verstehe Sie. Haben Sie Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Nein. Ich glaube so, Sie sind Rentner zurzeit. Nee, ich Aber. arbeite noch. Oh, Also, ich okay. bin selbstständig, deswegen arbeite ich noch, ja. Welchen Beruf haben Sie jetzt? Ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt. Okay. Sind Sie verheiratet, Herr Geiger? Ich bin geschieden. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, ja. Sind Okay. erwachsen. Ja, sehr gut. Sind Sie gesund? Ich hoffe Die so. sind gesund, ja. Ja, vielen Dank. Am Anfang möchte ich versuche ein bisschen Zusammenfassung zu machen, aber jetzt kann ich diese Zusammenfassung machen. Heute Morgen, Sie haben eine gelbliche Farbveränderung in der Augen bemerkt und auch Richtig. Ihre Kollegen haben Sie in Gesicht und Haut diese Farbveränderung bemerkt. Und Korrekt, ja. ja, vor 3 oder 4 Wochen vorher haben Sie eine Thrombose bei der Beine gehabt und Linkes Bein nur. rechtes Bein, ja. Linkes Bein. Linkes, Entschuldigung, Sie, linkes Bein. Deswegen nehmen Sie täglich eine blutverdünnende Spritze. Richtig. Und Sie haben sowohl dunkle Urin als auch dunkle Stuhl bemerkt. Und Heller Stuhl. helle Stuhl, das ist mein Schuld, okay, bemerkt. Und ich glaube, das ist alles. Möchten Sie etwas hinzufügen oder möchten Sie mich Nee, korrigieren? das waren die wichtigsten Beschwerden, die Sie richtigerweise zusammengefasst haben, ja, Herr Doktor. Okay. Jetzt, ich habe alle fra wichtige Fragen gestellt, möchte ich Sie über meine weitere Prozedere berichten. In erster Linie werde ich Sie körperlich untersuchen, von Ihnen Blut abnehmen, dann einen Bauchultraschall sowie einen Röntgen, Bauch durchführen, dann ja, einen gegebenenfalls von Ihnen einen Urinprobe bekommen. Okay, ja. Auch diese Stuhlprobe, um Stuhldiagnostik zu verstehen. Dann gegebenenfalls werde ich Sie eine Computertomographie durchführen. Und ja, alle Befunde. Das sind Röntgenstrahlen dann, gell? Ja, CT-Befunde, ja, gibt es Röntgenstrahlen, aber das ist nicht so hoch. Ja, wie Flug nach New York oder etwas anderes. Nicht so Okay. hoch. Und dann, wenn alle Befunde Kann so man sind. da alternativ nicht auch einen MRT machen? Habe ich von einigen Kollegen mal gehört, die machen immer MRT statt CT, Ja, weil Sie das keine haben recht. Strahlenbelastung hat. Wenn wir diese andere wesentliche Erkrankung ausschließen, können wir diese MRT und auch eine RSR, das ist sehr schwer für Patienten zu erklären, Ja. eine andere Untersuchungsmethode durchführen. Also statt dieser CT, dass man MRT macht vielleicht, Ja, ja? Okay, natürlich. das wäre ganz, würde ich Ja. darum bitten, weil ich bin auch privat versichert, also so Kosten sollen keine Probleme darstellen. Ich Machen Sie kann. sich keine Sorge, ich werde alle diese erledigen. Ja, Sie sind Rentner. Nein, nein, Sie sind recht am Alten. Ich glaube, Sie haben eine Krankenkassenversicherung, oder? Ja, ich bin privat versichert, ja. Genau. Okay, kein Problem, ich glaube so. Dann, wenn alle Befunde vorliegen, komme ich zu Ihnen und wir besprechen Ihre Okay. Was Behandlung. denken Sie, Herr Doktor, was da die Ursache dafür sein kann? Ja, es ist ein bisschen, Sie haben bestimmte Erfahrungen mit solchen Problemen. ja, es ist, zum etwas genau zu sagen, es ist ein bisschen früh, aber ich habe Verdacht auf eine Pankreasprobleme, Bauchspeicheldrüsenprobleme und auch könnte es ein Krebserkrankung, weil sie haben eine familiäre Belastung, weil ja, Mutter und Vater haben an Krebserkrankungen gelitten. So, es könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Sie sind bei uns in guten Händen. Ich kümmere mich um Sie und jetzt nach dem alle Befunde, wir können sprechen. Aber Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ganz schlecht. Also ich kenne das von anderen Kollegen, das kann man nicht behandeln. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir haben sehr viele Untersuchungs- und Therapiemethoden, aber wenn wir festgestellt, können wir diese medikamentöse Chemotherapie oder andere Therapie fangen. Aber Okay. machen Sie sich keine Sorge, das ist ein Verdacht nur. Und Okay. ja, innerhalb 2 oder 3 Stunden können wir etwas genauer sprechen. Ja, ist richtig, aber ich habe da schon jetzt, also was Ja. bösartig ist, ist eine Bauchspeicheldrüse, da habe ich ganz schlimme Sachen gehört. Ich habe auch Kollegen am Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren schon, die haben Oh ja, keine denken Sie mal. Chemotherapie, hilft dann nicht bei denen. Denken Sie bitte nicht die Schlimmste. Es könnte sein, ich andere verursachen können, wie zum Beispiel wie Okay. eine Gallenblasenentzündung vielleicht. Okay. Könnte es sein, Gallenblasen. Okay. Hätte ich da nicht Schmerzen oder was meinen Sie? Sie haben keine Schmerzen. Ja, passt das Nein. dazu? Also ich Oh. dachte auch immer, Krebs macht Schmerzen, oder? Könnte sein, dass Ja. es doch kein Krebs ist vielleicht. Was meinen Sie, Herr Doktor? Habe diesen Verdacht, weil sie haben von 6 Monaten circa 10 Kilo von Gewicht an Aber ich Gewicht. habe auch anders gegessen. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Vielleicht liegt es noch daran. Oh, Sie haben gesagt, das ist ungewollte Ja, und also ich habe abgenommen, weil es war über das Ziel hinausgeschossen, habe ich gesagt, ja. Also ich habe ja. schon meine Ernährung umgestellt, ja. Ich Sie haben recht. frage nur, ob das vielleicht damit, das vielleicht doch nicht Krebs ist, ne? Was meinen Sie? Es könnte sein, ja, ich werde nicht diese alle Entscheidungen selbst treffen. Wir sind hier in Teams Ja. und jetzt, ich spreche mit meinem Chefarzt und Okay. ja, wir sprechen Ich muss darüber. halt Sachen regeln, wenn es Krebs ist, dann ich habe eine Kanzlei, die muss ich weiterführen und ich muss das schon Oh. wissen, ne? Ja, Ich das habe ist ein bisschen finanzielle früh. Verpflichtungen, ich muss das klären, denn wenn es Ja, Krebs Sie ist, haben dann. recht. Ich verstehe Ihre Sorgen, aber das ist ein bisschen früh, um Okay. diese Stoffe zu Ja, besprechen. Wenn ja. wir diese Diagnose festgestellt, können wir darüber Okay, sprechen. und machen Sie bitte alles, was möglich ist, weil also Geld spielt keine Rolle bei mir, ja? Ja, ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie. Ich mache etwas Bestes, mein Bestes tun. Okay. Ja, danke, vielen Dank, Herr Doktor. Vielen Ja. Dank. Ja, danke schön. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Herr Kaiser, willkommen in unserem Krankenhaus. Geistler. Ja, Geister, ich Geistler. bringe Sie sofort ins Privatzimmer und Sehr ich gut. lasse Sie sofort MRT machen. Kein Sehr Problem. gut. Vielen Dank. Okay, das ist nett von Ihnen. Dankeschön für die Betreuung. Ich bin Oberarzt. Sehr gut. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ja. Nummern, Privatversicherung gibt es. Ja, hier, ich Ja, weiß nicht, am bitte. Anfang, ja. MRT, kein Problem. Okay. Muss alles durchgehen. Einbettzimmer, Chefarztbehandlung. Ja. Okay. Gut, alles klar. Gibt es Fragen zu dem Fall? Was hätte man noch fragen können oder welche Angaben hätten Sie noch gefragt? Nachschweiß schon gefragt? Hat gefragt, kein Nachschweiß. Kein Ja. Nachschweiß. Der Patient hat Thrombose gehabt, ja, nach der Flugreise, gell? Ja, Wo war sehen er? Sie. Welches Land? Flugreisen? Welches Land habe ich nicht gefragt, ja, aber es könnte sein, ein bisschen nach Fernweg, weil gibt es eine Thrombose. Ja. Und warum ist es noch wichtig, welches Land? Ah, diese, ja, ansteckende Krankheiten vielleicht. Ja, Gelbsucht? Gelbsucht. Was macht Gelbsucht? Welche Krankheit macht Gelbsucht? Hepatit. Ja. Ja, das. Das hätte ich gefragt. Also vor allem Ich welches platz. Land? Ich platz. Wenn es so zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Dänemark oder Schweden ist, ist was anderes, als wenn es Thailand ist oder Haiti oder sowas, oder Dominikanische Republik. Da muss man auch nach sexuell übertragene Krankheit noch immer Christian, ziehen. ja, Ja? Also auch Fragen nach Sexualverhalten kann man ja. ruhig stellen bei solchen Männern, auch wenn, gerade wenn sie geschieden sind und so weiter, gell? Ja. Und auch nach Sachen, die dort gegessen haben, wenn sie zum Thailand zum Beispiel so, keine Ahnung, ganz ungekochte Sachen, Street Food oder was essen, da kann natürlich Hepatitis A übertragen auch sein und so weiter. Fäkalolar übertragen, ja, Hepatitis A gegen, Ja, zum ja, Beispiel. sexuell übertragen mit Das Hepatitis gemacht. B. Also Haben Sie an reiseanamnese sich? kann man nochmal erfragen. Das wäre vielleicht in dem Zusammenhang nicht verkehrt, aber Ihre Verdachtsdiagnose war schon richtig, ja. Was gibt es noch für Fragen? Fieber gefragt. Hat er gefragt, Fieber war nicht, nein. Aber sonst war, glaube ich, Stuhlverhalten haben wir gefragt, Gewichtsverlust, das Wichtigste. Schmerzen hat er verneint, genau, ja. Und ansonsten war, glaube ich, so die wichtigste ist gefragt worden, glaube ich, oder? Ja, ich denke, wichtigste alle Fragen gestellt. Ja. Bakın hocam. Ja. Können wir als Geschichte anfangen? Gerne, Bitteschön. Schönen guten Abend, Herr Oberarzt. ja. Ich Herr habe Chefarzt, weil jetzt Privatpatient ist jetzt, ne? ja, Privat. Okay. Ja. Chefarzt. Schönen guten Abend, Herr Chefarzt. Ich habe gleich eine neue Patientin gesehen und würde gerne Sie ihm vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Ja, bitteschön, ja. Ja, Heiner Geißler ist 65-jähriger Patient. Er ist 1,85 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Herr Geißler hat sich heute bei uns wegen seit heute Morgen bestehende Sklera und auch gelbliche Farbveränderung auf die Haut. Und Wie nennt man das? Ikterus. Ikterus und ja, Sklera, Ikterus. Skleren-Ikterus oder Haut-Ikterus, Haut-Ikterus und Sklera-Ikterus. Und er gab an, dass er dunkle Urin sowie Stertore gehabt habe. Und er berichtete über, er sagte, dass er vor 4 Wochen einen Urlaub nach, ich glaube, Brasilien. Brasilien gemacht. Und nach dieser Urlaub hatte er einen Thrombose in linken Beinen gehabt. Und Fragen nach Schmerzen, Nausea, Emesis und Fieber wurden verneint. Ja, Fragen nach auch nach Schweiß, Schüttelfrost und Schlafstörungen wurden auch verneint. Er klagte über Fatigue-Symptome wie Müdigkeit und Asthenie. Und er habe gesagt, dass er innerhalb 6 Monaten circa 10 Kilogramm abgenommen habe. Und wie ich gesagt habe, keine Nachtschweiß und Fieber. Und als Differentialdiagnose Stuhlveränderungen. Stuhlveränderungen, ja, ich habe Stertore gesagt. Helle. Helle. Helle. Ist das richtig oder, Hocam? Also, wir wissen ja nicht, ob es Steatorrhoe war, deswegen würde ich auch erstmal bei der Beschreibung bleiben, sagen wir mal, es ist heller Stuhl. Ja. Ob es Steatorrhoe war, kann sein, aber es kann man manchmal nicht genau sagen, wenn ein Patient es beschreibt. Dankeschön. Helle Stuhl, ich würde sagen. als Risikofaktoren würde ich habe gesagt, dass nur Reise nach Brasilien. Und ja, sie Risikofaktoren für was, wenn ich fragen darf? Reise und Aber Risikofaktor für was? Für welche Erkrankung oder welches Symptom? Hepatitis, ich würde sagen, Ah, okay, Hepatitis. gut. Also denken Sie, hat eine Hepatitis der Patient oder was meinen Sie? Ja, gibt es keine, aber 6 Monate habe er 10 Kilogramm an der Gewicht verloren. Ja. Hepatitis ist eine sehr Verdacht, weil Ja, das ist nicht eine nur, Verdachtsdiagnose, ja, Differentialdiagnose. meine Verdachtdiagnose oder ja, das könnte eine Differentialdiagnose sein. Meine Verdachtdiagnose ist Pankreatzea, ich würde sagen. Okay. Und beim Ja. Pankreaskarzinom, normalerweise haben die Patienten Schmerzen, oder? Was denken Sie? Ich glaube schon, ja, Patientin hat sollte ein Schmerzen gehabt, aber Okay. hier gibt es ein Sclera und vielleicht gibt es hier Kopfkarzinom vom Pankreas und Ja. Druck in der Gallenwege, deswegen diese Bilirubin hoch und die Ja. Und dann ein Pankreaskopfkarzinom, zum Beispiel ein Papillenkarzinom, ist ja auch ein paar Pankreaskopfkarzinom, macht typischerweise keine Schmerzen, oder? Ja, es könnte sein, Ja. ich bin nicht Kennen Sie die sicher. klinischen Zeichen für ein Papillenkarzinom? Ja, Welches? aber es ist ein Problem mit Verdauung zum Beispiel, eine Übelkeit oder Erbrechen könnte es sein. Es gibt ein klinisches Zeichen mit einem Eigennamen für das, was der Oh. Patient hat. Wenn Sie es untersucht haben, haben Sie vielleicht auch festgestellt, dass er Das hier Icterus, aber Murphy-Zeichen, Sie meinen? nicht Murphy-Zeichen, das heißt anders. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Haben Aber Sie schon mal von mal Courvoisier-Zeichen gehört? Courvoisier? Kovosin, nein, Herr. Schmerzloser Ikterus plus Schwellung der Gallenblase. Ich verstehe Sie. Das ist so ein typisches Zeichen bei Verdacht auf Papillen, also Pankreaskopfkarzinom, ja? Okay, ja. Vielen Dank. Ja. Ja, kann ich diese Verdacht zu sagen, weil heute ist es ein bisschen kurz gemacht. Anamnestische Angaben deuten am ehesten auf ein Pankreas-Kopfkarzinoma hin. Richtig, ja, sehe ich auch so, ja. Ja, als Differentialdiagnose kommen Hepatitis und Cholezystitis Ja. in Betracht. Um meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, werde ich folgende Untersuchung durchführen. Ganz Erstmal. bevor Sie zur Untersuchung gehen, Sie hatten ja Risikofaktoren erwähnt, ja. Welche Risikofaktoren aus der Anamnese sprechen denn für ein Pankreaskarzinom? Ja, als Was würden Risikofaktor Sie für. dafür werten? Welche Faktoren? Ja, kann ich sagen, als familiäre Belastung, weil Mutter hat Mama CA und Vater hat Colon CA und Okay. Rauchen, es ist sehr, ja, ungefähr 50 Pekungia Ja. für Rauchen Yes. Ja. und ja, ich glaube schon, das ist Mhm. alles. Und ich folge an der Untersuchung erstmal Noch was? noch. Außer familiäre und Rauchen? Was dafür sprechen Gewicht. würde? Nein. Gewichtsverlust, ja, das Ja, wäre aber auch. Risikofaktor als das ist ein Symptom, ich glaube, wie ein Befunde. Okay, Ja, okay. beides können wir nehmen. Also was ist aus der, welche Angaben bestätigen oder geben den Anlass zu der Verdachtsdiagnose? Ah, okay, ich verstehe. Jetzt ja, die heller Stuhl und dunkle Urin. Ja, das haben wir schon gesagt, ja. Also Ja, Verschluss und Ikterus, ja. Icterus bei der Sclera und ja, und Gewichtsverlust. Ja. Ja, und Fatigue-Symptome Ja. wie Müdigkeit, Ja. Asthenie. Muss das sein? Was ist mit der Thrombose? Ich bin mir nicht sicher, es gibt hier Verbindung mit der Karzinoma, oder? Ich Also, weiß das ist ja nach der Flugreise entstanden, kann sein, aber bei Patienten mit Pankreaskarzinom ist gehäuft mit Thrombosen zu rechnen. Also, das kann auch ein Symptom der bösartigen Erkrankung auch gewesen sein, ja. nicht. Okay, danke Also schön. die Thrombose kann auch Hinweis für Pankreas, also für Karzinom auch sein, ja. Okay, dann kommen wir zu Ihren vorgeschlagenen Untersuchungen, ja, was Sie den Ja, Patienten jetzt in anbieten erster würden. Linie werde ich körperliche Untersuchungen machen und besonders achte ich auf diese Zeichnung. Courvoisier. Wie bitte? Courvoisier-Zeichen. Soll ich mal in den Chat reinschreiben, wie es geschrieben wird? Es wäre sehr, sehr super. So. Besonders achte ich diese Kursiviert-Zeichen und auch McBurney und auch diese Zeichen. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Das ist, glaube ich, ein französischer Mediziner gewesen oder sowas, ja. Courvoisier. Courvoisier-Zeichen. Dann werde ich ein Labor untersuchen, Laborparameter messen. Ja. Blutbild, Blutzucker, CAP, PSG, wie Entzündungsparameter, Nieren- und Leberwerte und auch Cholesterinparameter wie Gamma-GT, Bilirubin und auch Pankreasparameter wie Amylase und Lipase Okay. und als auch Hämoglobin A1C, weil es gibt ein Problem mit Pankreas und es könnte sein, ein bisschen ja Genau. Bei bestecken beim Diabetes. Bilirubin, was ist da, was, da gibt es verschiedene Bilirubin, die Sie messen können im Blut. Was ist da bei dem Patienten zu erwarten? Ja, ich werde es einmal ein Serum Bilirubin messen, weil ich wisse diese Cut-off-Werte, das ist 1,1 Milligramm pro Deziliter. Es könnte mehrmals, zum Beispiel fünfmal hoch werden, Ja, dieses das kann schon sein. Das ist ja auch hoch. Bei dem Ikterus ist ja auch hoch Bilirubin, aber es gibt verschiedene Bilirubine, die man misst im Ah, Serum. mein Kollege hat gesagt, dass die direkt Bilirubin, weil viele Internisten Okay. meinen, ich das hier. Also direkt Bilirubin ist erhöht und das Indirekte ist nicht erhöht. Ja, ist richtig. Ein Ja, Verschluss Ikterus, richtig. ja. Können Indirekt beide erhöht Bilirubin. sein. Kann sein, aber es ist meistens das Direkte dann erhöht. Das Glykuroniditierte, ja. Und Meistens das beide erhöht beim Parenchymschaden, ja. Das beim reinen Verschluss Ikterus ist eigentlich das direkte erhöht immer. ja, Sie haben nichts. Und Direktbilirubin, erhöhte Direktbilirubin, gleichbleibend oder erhöhte Indirektbilirubin sein. Und dann werde ich Sonografie Abdomen durchführen und hier die Grenze, Begrenze der Leber zu beurteilen und eine Gallenblase auch und Gallenwege auch zu beurteilen. Und ich warte auf eine vergrößerte Leber und auch, Warum? wie bitte? Warum haben Sie eine vergrößerte Leber? Ah, das ist nicht Hepatitis. Okay, mein Kopf, ja. Wir gehen vom Pankreaskarzinom aus, ja? Pankreaskarzinom, ja. Pankreaskopfkarzinom in dem Fall, Pankreaskopf. Ich suche nach einer Geschwul oder etwas Tumor oder etwas Raumforderung in diese Gebiet. Und wenn ich eine Druck auf dem Gallenwege bemerkt, werde ich ein ERCP durchführen, um diese Verengung zu lösen. Oder zu überbrücken, ja. Ballonkatheter oder ja, ich weiß es nicht genau. Also erstmal Katheter, ja, Erstmal Katheter beziehungsweise zu lösen, dann diese Ikterus-Symptome zu vermindern und dann werde ich genau beurteilen, ist es ein Kopftumor oder etwas und diese Kausalität der Therapie zu fangen, Chemo am Anfang. Und dann ist es möglich und ich schaffe begrenzt, es könnte ein chirurgischer Eingriff. Ja. Vielleicht. Ja. Beim Pankreaskopfkarzinom und Papillenkarzinom ist es manchmal gut möglich, das operativ zu entfernen. Ja. Okay, also eine ERCP haben Sie gesagt, genau. Und dann kann man manchmal, wenn es eine Stenose ist, dann manchmal mit einer Endodrainage überbrücken, ja, damit die Galle abfließen kann. Dann kann Bilirubin wieder fallen. Ja. Und dann haben Sie gesagt, machen Sie noch ein paar Untersuchungen dem Patienten, MRT zum Beispiel, ja? Ja. Okay, ist eine Umgebungsdiagnostik, gucken, ob in anderen Organen Pathologien bestehen, ja, Lebermetastasen, Lymphknoten und so weiter, ja. Ja, Sie haben recht, Staging oder etwas Staging, genau, ja, Staging zu Staging nennt man machen. das. Ja, wenn wir bestätigen diese Verdachtsdiagnose, können wir fangen mit dem Staging wie Metastase, Genau, Fernmetastase, ja. Lymphknotenmetastase oder so. Ja. Ja. Okay. Gut. Und jetzt haben Sie angenommen, Ultraschall gesehen, Sie nehmen eine, sehen eine Raumforderung im Pankreaskopf mit Aufstau des Ductus Scholecochus und haben ERCP gemacht und dann eine Endodrainage eingelegt, aber sehen jetzt keinen direkten Tumor in der ERCP, weil es im Parenchym liegt. Wie würden Sie jetzt weiterverfahren? Sie haben MRT gemacht, man sieht keine weiteren Metastasen, nur diesen Pankreastumor. Was würden Sie jetzt weitermachen? Ich werde jetzt diesen chirurgischen Eingriff machen, ich glaube, laparoskopisch Eingriff machen, um diese Kopf zu ausscheiden. Normalerweise besprechen Sie es natürlich immer in einem interdisziplinären Tumorboard, ob das Patient ist, den man primär operativ klären, also behandeln kann. Manchmal muss man auch eine Exploration machen. Das macht man aber meistens nicht mit einer Laparoskopie, sondern eine offene Exploration oft, ja. Okay. Und manchmal ist es so, dass dann der Befund so ist, dass die Chirurgen sagen, oh, das ist eine Sache, die man vielleicht doch nicht primär operieren kann. Und dann müssten Sie aber auch eine Diagnose stellen. Dann kann ja auch mal was anderes sein. Ne? Es gibt ja auch chronisch entzündliche Veränderungen im Pankreaskopf, die wie Tumor aussehen können manchmal, ja? Gibt's ja Oh, auch. ja, Ja. Was macht man dann? genau. Ja, wenn wir diese bestätigen, weil das ist eine sehr fortgeschrittene Entzündung der Pankreas, das könnte mit einem Antibiotikum, Antibiotikatherapie fangen, weil ja. Manchmal, nicht immer, aber was brauchen Sie denn, wenn Sie den Verdacht haben, dass was, also beziehungsweise die Differentialdiagnose an was anderen denken? Das also, Kollege hat auch geschrieben, Lymphom gibt es auch mal selten im Pankreas, dann operiert man in der Tat auch nicht. Oder halt eine chronische Entzündung, chronische Bauchspeicheldrüsenkopfentzündung, DD-Pankreaskarzinom. Sie brauchen eine Biopsie, ja? Ah, oh, okay, ja. Ja, um eine Diagnose zu stellen. Wie machen Sie das bei einem Pankreaskopfraumforderung, eine Biopsie? Haben Sie eine Idee? ich glaube nicht schon, weil es ist ein bisschen schwer, so Pankreas zu erreichen, aber es könnte sein mit RCP. Haben Sie gemacht, Sie sehen aber endoluminal, also Sie haben jetzt Ja, Bürstenstuhlhistologie ist. gemacht, da sieht man nichts, also man sieht sozusagen nur eine Kompression des Ductus Schelledochus im Pankreaskopfbereich, aber keinen Tumor. Was kann man dann Könnte noch machen? sein, eine Nadelpunktion. Ja, wie macht man das Okay. heutzutage? Okay. Wie machen Sie das? Mit Draußen? Hilfe einer Ultraschall Mhm. können wir diese feststellen, diese Kopf von Pankreas, und mit Feinnadel Okay. bekommen wir eine kleine Gewebe. Also von außen praktisch punktieren, Ja, ja? auch, ja, ich meine die Okay. Außen. Und gibt es noch eine andere Möglichkeit, außer von außen zu punktieren, wenn ich schon so frage? Kollegin. Andere Kollegen, ich Ja, habe man kann auch endoskopisch das Endoskop. Ganze, ja. Oh. Also praktisch mit endosonografische Punktion, ja. Also Endosonografie. machen Sie eine, praktisch ein Spezialgastroskop mit Sonografie, Endosonografie und können dann auch von innen, zum Beispiel vom Duodenum aus, eine Punktion machen oder vom Magenausgang, Antrumbereich. Manchmal geht es auch, ja. Das wären so Möglichkeiten. Ja, das wären so die Maßnahmen, die Sie ergreifen würden. Jetzt müssen Sie aufpassen, der Patient ist Privatpatient, gell? Haben Sie ihm was gesagt, dem Patienten, was er haben könnte? Er ist Rechtsanwalt, das ist immer eine besondere Situation. Da müssen Sie genau aufklären, ja, den Patienten über jede Möglichkeit. Und bei jeder Untersuchung müssen Sie ihn auch über Alternativen aufklären, ja. Ah, verstehe. Das ist wichtig zu wissen. Ja, Zum verstehe. Beispiel, wenn der Patient CT nicht möchte, ist bei dem auch ein MRT durchaus vertretbar, ja. Ja, klar. Und wenn er sagt, er möchte auch ein MRT von der Lunge haben, machen Sie das auch? Nein, es ist nicht möglich heutzutage, weil Doch, ist möglich. Gibt's MRT-Lunge, kann man machen. ja, ich werde als Patientenarztgespräch jetzt zum Nee, Aufklären. Ich ist gut. dachte, das ist. Nee, ich bin jetzt der Chefarzt und kläre Okay. Sie auf, dass der Patient Fragen haben könnte. Und dann müssen Sie auch die entsprechenden Antworten haben, damit der Privatpatient nicht woanders hingeht, kann in ein anderes Krankenhaus gehen. Wenn er merkt, dass wir nicht gut sind, geht er in ein anderes Krankenhaus, dann verlieren wir Geld. Ja? Der Chefarzt verliert Geld. Ich fürchte, ja, können wir diese Lungen Also, entlasten? wenn er fragt, MRT Lunge, sagen wir, kann man machen, aber es ist für die Beurteilung der Lunge nicht so gut wie ein CT. Also, gerade was Lungengerüstveränderung oder Metastasen angeht, kann man eben so sagen. Ja? Gut. Was haben wir noch für Fragen vom Chefarzt? Ja, vielen Dank, Okay. Herr Schäfer, das ist sehr hilfreich für mich. Es gefällt mir sehr gut, ja. Ja, und die Antworten sind auch sehr gut, finde ich bisher ziemlich gut. Dankeschön. War eine sehr gute Vorstellung, finde ich. Ja, muss nicht immer, es muss nicht immer alles perfekt sein, aber mal, es ist wichtig, dass man auf alles eine Antwort hat. Ja, Ja. manchmal gibt es auch Sachen, die man nicht weiß, da muss man sagen, weiß ich nicht, muss ich nachfragen. Ja, das gehört auch dazu. Das ist manchmal jetzt gar nicht so verkehrt. Bevor man etwas Falsches sagt, sagt man, ich bespreche das. Wenn man zum Beispiel Arzt-Patient-Gespräch hat, sagt man, ich muss es mit meinem Oberarzt-Chefarzt klären und würde Ihnen erst gerne danach Auskunft geben, bevor ich hier was sage, was sehr spekulativ ist, zum Beispiel. Ja? Na, ich verstehe das. Ich versuche immer mal etwas anderes Ja. zu sagen, etwas Was wichtig ist in dem Zusammenhang, Ihre Kommunikation ist sehr gut. Sie können auf alles Danke. reagieren, antworten. Das zeigt, dass Sie die Sprache gut beherrschen. Das ist Danke. sehr gut. Danke, vielen Wie Dank. ich? Wie Sie, Herr Ja. Dr. Gündüz, ja. Ja. Sie haben ja auch schon so viel Erfahrung mit FSP-Kurs hier, das wird mir der Kopf platzen, wenn ich so Ich, viel lernen würde wie oder? Sie. Mahmoud Da Abi. würde mir der Kopf platzen, wenn ich so viel lernen würde wie Sie. Ja, für mich gefragt, oder? Nochmal. Ja, für Sie. Ja, nein, ich habe schon für FSB gegangen, aber jetzt momentan nur diese Programm sehen und Praktik machen. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, war ein sehr gutes Gespräch mit Patient und Chefarztvorstellung. Klar, Chefarzt muss halt immer ein paar kritische Fragen stellen, das gehört dazu. War aber alles ziemlich gut. Danke. Dankeschön. Haben wir Kommentare aus dem Chat? Ich gucke gerade mal nach. 15, ja. Direkt Bilirubin, beide Charcot-Trier. Okay, Cholangitis haben wir es nicht gehabt. Lymphoma, Biopsie, RCP von Magen war toll. Ja, sehe ich auch so. Vielleicht eine Differentialdiagnose, wobei das eher mit Schmerzen einhergehen kann. Also gerade wenn Sie eine prall elastische Gallenblase haben und Ikterus, ja. Was kann auch noch sein? Verschluss-Ikterus kann manchmal durch Konkremente Steine sein, ja. Ja, gar Aber nicht. dann hätte der Patient meistens Schmerzen, muss man dazu sagen. Ja, das wäre eine Differentialdiagnose, aber Schmerzen, ja. ja, wegen Schmerzen ja nicht. Aber die andere Differentialdiagnose war Hepatitis, das haben Sie richtig gesagt. Ansonsten, glaube ich, war das sehr gut. Die Patienten Tiefenvenenthrombus wegen Pankreaskarzinom möglich? Ja, also es ist so oft. Wir haben einige Patienten, bei denen die Diagnose Pankreaskarzinom über Thrombosen gestellt wird. Die kommen zum Arzt wegen Thrombose und dann untersucht man, wenn sie keine Risikofaktoren haben, wie zum Beispiel der hatte Flugreise gehabt, ja. Das manchmal kann man sagen, das ist ein Grund genug, es reicht aus. Aber wenn Sie einen, sag ich mal, einen guten Arzt haben, der sagt, kann auch was anderes sein, der guckt man nach und dann kann man manchmal auch andere Ursachen erkennen. Und Pankreaskarzinom ist das Karzinom, was am häufigsten über Begleitthrombosen diagnostiziert wird, also als paraneoplastische Thrombose durch Veränderung der Gerinnungssystems des Patienten, ist häufig beim Pankreaskarzinom, ja, Thrombosen. Häufiger als bei anderen Tumorerkrankungen, kann man sagen, ja. Genau, gut.